bist würdig. Herr, du bist würdig. Du bist würdig. Herr, du bist würdig. Du bist heilig. Herr, du bist heilig. Herr, wir beten dich an. Herr, wir beten dich an. Du bist unser Leben. Jesus, du bist unser Leben. Jesus, du bist unser Leben. Bete ihn an in deinem Herzen. Mit ganzer Kraft. Mit ganzer Kraft. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Jesus kommt auf sein Pferd. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Ist da. Ja. Der Sieg ist da. Der Sieg ist da. Einige hier, du bist mit deiner letzten Kraft hier angekommen. Ja, und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du erwartest heute eine Begegnung mit Gott, weil dein Leben, irgendwie, weil du keinen Ausweg mehr siehst. Aber Gott begegnet dir jetzt. Ja, er begegnet dir jetzt. Mach dein Herz auf. Du hast dein Vertrauen weggeworfen. Aber streck deine Hand aus. Gott begegnet dir heute Morgen. Er begegnet dir. Er begegnet dir und er sagt zu dir, dein Leben fängt erst an. Dein Leben fängt erst an. Es geht heute los. Das ist eine neue Kraft für dich. Das ist eine neue Aufgabe für dich. Dein Herz. Weißt du, es sind auch einige da, die sind immer oder häufig in ihrer eigenen Kraft unterwegs. Und Gott sagt zu dir, kehr um, tu Buße. Ja, kehr um, tu Buße. Ja, nimm die erste Liebe. Die erste Liebe. Ja, Jesus, nimm die erste Liebe. Ergreif es wieder. Ergreif es neu, kehr um. Und ergreif es neu. Ja? Wenn du ein E-Auto hast, du musst es alle paar Kilometer laden, weißt du? Und als Christ kannst du auch nicht ständig ohne Ladung unterwegs sein. Gott will dich heute Morgen aufladen. Das ist eine neue Kraft. Weißt du, das ist eine neue Kraft. Eine neue Kraft heißt Kraft im Raum. Du bist hier im Gottesdienst, um Kraft zu tanken. Um Kraft zu tanken. Um Wort zu tanken und Kraft zu tanken. Um einfach voll zu werden. Streck dich aus, mach dein Herz auf. Da ist eine neue Kraft. Da ist eine neue Kraft. Das ist eine neue Kraft. Auch gerade am Livestream sind einige, die wirklich ausgebrannt sind. Die wirklich ausgebrannt sind. Streck deine Hand jetzt aus gegen den Bildschirm und Gott lädt dich mit neuer Kraft. Streckt mal eure Hand zur Kamera hin, ihr, die ihr im Saal seid. Ja, da gibt es eine Aufladung für euch am Livestream. Eine Aufladung für euch. Gott sieht dich. Gott sieht dich auf deinem Sofa. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Und er begegnet dir in deinem Zimmer, er begegnet dir. Vater, ich danke dir, dass du unsere Geschwister füllst mit einem neuen Schub deiner Kraft, mit neuem Schub deiner Kraft, ja, neuer Schub. neuen Schub. Sag mal, neuen Schub. Neuen Schub. Gott ist gut. Der Vater ist Liebe. Der Vater ist Liebe. Die Liebe ist die stärkste Kraft. Die Liebe macht dich frei von deinen Ängsten. Die Liebe macht dich frei von deinen Sorgen. Die Liebe zerbricht das Joch. Weißt du, die Liebe macht dich frei. Die hebt jeden Deckel. Die hebt jeden Deckel. Streck dich aus. Gott will dich mit deiner Liebe, mit seiner Liebe neu füllen. Er will dich neu füllen mit seiner Liebe. Gesehen, die um viele Füße hier und Beine rum sie umfasst. Und ich glaube, Gott möchte, du hast es schon lange auf deinem Herzen, Menschen von Jesus zu erzählen, wirklich zu gehen, wirklich dich ausrüsten zu lassen. Aber da ist noch was dich zurückhält. Und Gott will dir heute Morgen diese Bereitschaft geben, wirklich rauszugehen und sein Wort zu verkünden. Ja, er gibt dir die Bereitschaft heute Morgen. Und das auf deinem Herzen ist, streck dich aus jetzt gerade. Ja, er berührt dich. Er berührt deine Füße, wirklich zu gehen, deine Bereitschaft zu gehen. Und er nimmt die Angst, die Menschenfurcht, die Sorgen, was wird aus mir? Wie soll ich es machen? Wie soll ich reden? Er nimmt es jetzt weg. Er nimmt es jetzt weg. Er nimmt es jetzt weg. Er nimmt es jetzt weg. Jede Form von Angst nimmt er jetzt weg heute Morgen. Jede Form von Angst. Jede Form von Angst. Jede Form von Angst. Jede Form von Angst. Jede Furcht geht jetzt in Jesu Namen. Jede Angst geht jetzt in Jesu Namen. Jede Sorge verlässt diesen Raum. Jedes Gedankenkarussell. Ich sage jetzt Stopp in Jesu Namen. Davon. In Jesu Namen zerbreche ich dieses Joch der Kopfschmerzen. In Jesu Namen. Ja, ich spreche Ich spreche Freiheit für den Kopf. Ich spreche Gesundheit für den Kopf. Und jede Ursache verlässt dich jetzt und kehrt niemals wieder in diesen Damm. In diesen Damm. Durchblutung, Nerven, Botenstoffe, alles in die Ordnung Gottes, in Jesu Namen, in Jesu Namen, jede Zelle und jedes Gedankenkarussell, jede Sorge, ja, die das verursacht, geht jetzt, verlässt dich jetzt, gib's einfach ab, du brauchst die Gedanken nicht mehr. Legst einfach Gott hin wie auf ein Tablett und sag, Herr, hier hast du's. Ich habe es bisher nicht geschafft, aber du nimmst es weg, du nimmst es weg, du nimmst es weg. Auch jede Form der Migräne verlässt den Raum. Ja. Und auch Menschen mit Schlaflosigkeit. Wer hat immer wieder Schlaflosigkeit? Ja, genauso leg deine Hand auf deinen Kopf. Und ich bete, dass alles in die Ordnung Gottes jetzt kommt, dass der Friede Gottes dich jetzt durchdringt. Und es wird sein, jedes Mal, wenn dein Kopf das Kissen berührt von deinem Bett, wirst du schlafen in Jesu Namen, solange wie es gut ist für dich. Und Gott wird dich wecken und er wird bei dir sein die ganze Nacht. Und er wird dich wecken und du wirst erfrischt sein. Du wirst erfrischt sein, jeden Tag neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu. Neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu, neu. Der Sieg Gottes ist da. Er ist schon da. Er ist schon da. Er ist schon da. Er ist schon da. Versteht deine Seele nicht, aber er ist tatsächlich schon da. Der Sieg ist schon da, weißt du? Er ist schon da. Er war auch gestern schon da und vorgestern. Der Sieg ist da. Wir sind die, die im Sieg gehen. Wir sind die, die im Sieg gehen. Da gab es mal so lieb, wie in der Arminau, ich weiß nicht, von wem das war. Wir sind in der Armee, aber in der Armee der Sieger. Ja, wir sind die Armee der Sieger. Wir sind die Armee der Sieger. Wir sind die Armee der Sieger. Wir sind die Armee der Sieger. Die das Land einnehmen. Wir sind in der Armee der Sieger. Sag's mal laut. Wir sind in der Armee der Sieger. Sieh dich als Sieger. Und jetzt, wenn du auf den Platz gehst, drückst du noch mal jemanden und sagst, du bist auch ein Sieger. Du bist auch ein Sieger. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory, glory. Halleluja. Wow, wow, wow. Gottes Gegenwart ist hier. Ich sehe da hinten noch Leute, die noch keinen Platz haben. Sucht euch schnell einen Platz, da wo noch frei ist. Genau. Sucht euch schnell einen Platz, wo noch was frei ist. Schnell, schnell, schnell. Die Ordner helfen euch, wo noch Plätze frei sind. Wer hat noch neben sich noch einen Platz frei? Wer hat neben da drüben sind noch einzelne Plätze? Genau. Da ist auch noch da drüben. Ihr Ordner, schaut mal schnell, dass die Leute ihren Platz finden, damit wir starten können. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Wow. Wow, wow, wow. Halleluja. Du bist Sieger. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn nochmal, du bist Sieger. In ihm. Halleluja. Oh, glory, glory, glory, glory, glory. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Puh. Das Gewicht der Herrlichkeit ist hier heute Morgen. Genießt du seine Gegenwart? Ist gut. Halleluja. Okay, ich möchte noch kurz mit zwei medizinischen Hinweisen beginnen. Zum einen, ich habe gelesen, die Japaner essen kaum Fett und erleiden viel weniger Herzinfarkte als die Deutschen. Die Franzosen allerdings, die essen viel Fett und erleiden auch weniger Herzinfarkte als die Deutschen. Die Japaner trinken fast gar keinen Rotwein und sie erleiden weniger Herzinfarkte als die Deutschen. Die Italiener dagegen, sie trinken unverhältnismäßig viel Rotwein und sie erleiden auch weniger Herzinfarkte als die Deutschen. Fazit, iss und trink, was du willst. Deutsch sprechen bringt dich um. Okay, das ist der erste Tipp. Das zweite, was ist die Hauptursache für trockene Haut? Handtücher. Okay, also, so viel zur medizinischen Beratung heute Morgen. Wir haben das letzte Mal in meiner Stunde, also vor 14 Tagen, haben wir über herrlichkeitsdurchdrungene Beziehungen gesprochen. Wir haben über Beziehungen gesprochen, die aus unserer Ausrichtung auf Gott heraus hervorkommen. Gute und gelingende Beziehungen sind ein Schlüssel, damit wir nicht nur als Christen, sondern generell als Menschen, damit wir erfüllt leben. Ja, gute und erfüllte Beziehungen sind aber auch sehr wichtig, insbesondere im Reich Gottes. Sie sind ein Schlüssel auch für das, was Gott tun will. Ja, in Gott verbundene Menschen sind zusammen immer stärker als Einzelkämpfer. Das heißt, Verbindungen, Beziehungen machen dich stärker. Sie machen dich stärker auch in deinem Stand in Gott. Und darüber wollen wir heute noch ein bisschen weiter sprechen. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, dass die Voraussetzung dafür, dass wir in gesunden, stabilen, guten, herrlichkeitserfüllten Beziehungen leben können, die Voraussetzung dafür ist, dass wir als Einzelne unsere Identität in Gott gefunden haben. Sag mal Identität. Ja, es ist so wichtig, dass du, wenn du jemand anders begegnest und mit jemand anders dich verbindest, dass du selber dir deiner Identität gewiss bist, dass du selber deine Identität kennst. Und wir haben das letzte Mal gesehen, die Basis für unsere Identität ist Gott, in Gott ist, dass wir uns selber erkennen in ihm als seine Kinder, in Christus als Kinder Gottes. Er ist unser Vater. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren, ja. Und indem er uns den Vater offenbart hat, hat er uns zugleich offenbart, wer wir in Beziehung zu ihm sind, nämlich seine Kinder. Amen. Wo ein Vater, da auch Kinder. Amen. Im alten Bund hatten die Israeliten hatten noch keine Offenbarung über Gott als Vater, deswegen haben sie sich auch noch nicht wirklich als Kinder Gottes gesehen, sondern sie haben sich vor allen Dingen als Diener gesehen, als Sklaven sogar manchmal. Sie haben sich von Ferne gesehen. Gott war groß und stark und mächtig und es war gefährlich, ihm zu nahe zu kommen, weil sie ihn nicht als Vater gesehen haben. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren und seither haben wir diese Gewissheit in Jesus, dass wir geliebte Kinder sind. Liebe hat die Menschheit erlöst. Das musst du immer merken. Liebe hat die Menschheit erlöst. Jede Situation in deinem Leben, die dir Not macht oder Schwierigkeiten macht, jede beziehungsmäßige Situation auch, die dir vielleicht Not oder Schwierigkeiten macht, denk immer dran, Liebe hat die Menschheit erlöst. Amen. Jesus, die personifizierte Liebe, hat die Menschheit erlöst und in ihm siehst du die Liebe des Vaters. Er ist der Weg zum Vater und du erkennst dich mehr und mehr selber in ihm, je mehr du ihn erkennst. Und das ist so wichtig als Voraussetzung dafür, dass wir wirklich in gelingende Beziehungen eintreten können. Die Voraussetzung ist, dass wir in einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott leben. Ja. Der Sündenfall hat die Beziehung zu Gott zerstört, zwischen Mensch und Gott. Ja, Gott sagte, Adam, wo bist du? Das mit anderen Worten, er war weit weggerutscht, er war nicht mehr in Connection mit Gott, mit dem Vater. Und die Folge dieses Zerbruchs in der Beziehung zwischen Gott und Mensch war, dass auch die Beziehungen unter den Menschen zerbrochen sind. Wir sehen das schon bei den allerersten Menschen, Kain und Abel. Ja? Zerbrochene Beziehung. Warum? Weil die Beziehung zu Gott gebrochen war. Jesus Christus kam, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen und damit auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Eine gute Beziehung zu Gott wird sich auf die Dauer automatisch auswirken auf deine Beziehungen zu Menschen. Wenn sich das langfristig in keiner Weise auswirkt, dann musst du nochmal neu schauen, wie sieht's mit meiner Beziehung zu Gott aus. Ja. Weil Gott ist ein, das hat der Thierry übrigens auch am Donnerstag gesagt, ohne dass er wusste, dass wir gerade dieses Thema haben, aber er hat auch gesagt, Gott ist ein Beziehungsgott. Ja. Das hatte ich vor 2 Wochen auch gesagt. Gott ist ein Beziehungsgott. Und er wünscht sich Beziehung. Er wünscht sich Beziehung zu sich und er wünscht sich Beziehung zwischen den Menschen. Er wünscht sich Beziehungen, er ist der Stifter von guten Beziehungen. Amen. Die Welt, wenn du in der Welt eine Umfrage machst, die Leute fragst, was ist dir wichtig in deinem Leben für dein persönliches Glück, dann ist es immer ganz oben, ja, Beziehung. Also Familie, das ist ja auch Beziehung, und dann andere Beziehungen. Das ist das Wichtigste für die Menschen. Ja? Und dann selbst in der Welt kommt Geld erst weiter hinten. Ja? Aber Beziehungen ist das Wichtigste. Und ihr Lieben, wie viel mehr, wenn wir in wiederhergestellter Beziehung zu Gott leben, wie viel mehr sollten wir als Christen erleben, dass unsere Beziehungen gesund und stark werden und dass wir in guten, göttlich inspirierten Beziehungen leben. Amen. Bist du damit einverstanden? Halleluja. Und wie gesagt, es beginnt damit, dass du dich erkennst in Gott, dass du erkennst, hey, ich bin Papas Liebling. Und als Papas Liebling hast du es leicht, in Beziehung zu treten. Ja, das kannst du schon bei Kindern sehen. Ja? Wenn Kinder wissen, dass sie Papas Liebling sind, ja, dann sind sie meistens auch in ihrer Beziehungsfähigkeit zu anderen Kindern stark. Das heißt, sie haben es leicht, Beziehungen zu anderen zu finden. Wenn sie darin verunsichert sind, ob sie wirklich Papas Liebling sind, haben sie es oft auch schwer in Beziehungen zu anderen. Ja, das heißt, es ist ein Schlüssel. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn ich dich so anschaue, ich glaube fast, du bist Papas Liebling. Halleluja. Und heute wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und ich möchte auf zwei Arten von Beziehungen eingehen, für die die Bibel unterschiedliche Ordnungen aufstellt. Ja, die Bibel spricht ja viel über Beziehungen, auch wie diese Beziehungen aussehen sollen, was die Basis für diese Beziehungen ist und so weiter. Wie wir da herzensmäßig rangehen sollen an diese Beziehungen. Unterschiedliches Verhalten in Bezug auf unterschiedliche Beziehungskonstellationen. Und das ist mir so vor Augen, das steht jetzt so nicht wörtlich in der Bibel, aber es ist mir so vor Augen, dass es im Wesentlichen eigentlich zwei Arten von Beziehungskonstellationen gibt hier auf der Erde. Und das eine sind sogenannte, ich nenne es mal, horizontale Beziehungen. Das heißt Beziehungen, wo du jemand anders auf derselben Ebene begegnest. Das heißt, wo du zum Beispiel deinem Arbeitskollegen, dem begegnest du auf einer Ebene. Das ist nicht dein Chef, sondern ist dein Kollege, ja, Kollege, ja, okay, Kollege, ja, du Kollege, ja, alle, Capo ist andere Sache, ja, Kollege, ja, okay, das ist andere Ordnung, ja, also eine Ebene, Kollege, okay, eine Ebene, im Englischen hat man dieses Wort Peers, ja, du bist ein Peer mit jemandem, ja, das ist auf einer Ebene, das kann eben, wie gesagt, das kann ein Kollege sein, das kann aber auch ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde sein, das kann ein Bruder oder eine Schwester im Natürlichen sein, in deiner natürlichen Familie, das kann ein Cousin, eine Cousine sein, es kann ein Nachbar sein und es kann natürlich auch ein Freund sein, ja, und darauf möchte ich ja heute ein bisschen näher eingehen, aber generell gilt für alle diese Beziehungen auf, ich sag mal, horizontaler Ebene, das heißt auf derselben Ebene, für alle diese Beziehungen gilt von der Bibel her eine Grundlage. Ihr könnt mal die erste Folie reinnehmen. Genau, das sind die Beziehungen auf horizontaler Ebene, also Freunde, Kollegen, Geschwister, geistliche Geschwister, Mitleiter, wenn du Leiter bist, irgendwo bist du ein Mitleiter, da hast du eine horizontale Beziehung, Nachbar und so weiter. Und du kannst noch viele andere Sachen sicherlich anfügen. Und die biblische Basis für diese Beziehung oder die Grundregel, die steht in Epheser 5, Vers 21, da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Oder Philipper 2, Vers 3, zweite gute Bibelstelle dazu, dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Also blendet mal die Grundlage ein. Genau, die Grundlage, einer achtet den anderen höher als sich selber. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das heißt, in dieser Beziehung ist eine Ausgewogenheit. Ja? Mal inspiriert der eine den anderen, mal betet der eine für den anderen, dann betet wieder der andere für den einen. Da ist nicht einer, der den anderen dominiert oder überlagert. Das wäre nicht gesund für diese Art von Beziehung. Ja. Da ist auch nicht einer, der total minderwertig ist und deswegen nie Piep sagt und immer nur nach dem anderen schaut, was der macht und einfach sich nur am anderen orientiert, sondern da ist eine Ausgewogenheit in dieser Beziehung drin. Ja. Da ist mal profitiert auch der eine vom anderen, mal profitiert der andere vom einen. Ja. Da ist kein Gefälle in dieser Beziehung und deswegen ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Mal ordnet sich der eine sozusagen der Idee des anderen unter, mal ordnet sich der andere der Idee des einen unter. Ja, so ist einfach diese Ausgewogenheit in dieser Art von Beziehung. Ja. Und ich möchte heute ganz besonders sprechen über eine Art von Beziehung, die hier gleich an erster Stelle steht. Und zwar, ich möchte heute sprechen, ich hatte das so im Geist, einfach dieses Wort, ich möchte sprechen über Glory Friendships. Sag mal Glory Friendships. Das heißt, was heißt es? Glory Friendships, also da ist Freundschaft natürlich drin, ist klar, es geht um Freundschaften. Sie ergeben sich aus unserer gemeinsamen Ausrichtung auf die Person von Jesus. Ja, Jesus war der erste Freund der Menschen. Jesus hat sich offenbart, uns offenbart, nicht nur als unser Herr, das ist eine Offenbarung, aber Jesus hat sich auch offenbart als unser Freund. Amen. Johannes 15, Vers 14, da ist interessant, Jesus nennt zuerst die Voraussetzung dafür, dass wir seine Freunde sind. Ja, er sagt nämlich, das ist interessant, also da sieht man, bei Jesus ist natürlich ein Gefälle in der Beziehung, weil er sagt natürlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du ein Freund von Jesus bist. Amen. Ja, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das heißt, es gibt eine vertikale Voraussetzung. Das ist eine vertikale Beziehung. Ja, horizontal, vertikal, das ist die zweite Art von Beziehung. Es gibt da eine vertikale Komponente in der Beziehung zu Jesus. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und dann sagt er aber weiter in Vers 15. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Mit anderen Worten, Jesus spricht davon, dass er unser Freund sein will, dass er unser Freund ist, was so viel heißt wie, er möchte mit uns einen intimen, persönlichen Austausch. Er möchte von Herz zu Herz mit uns Austausch haben. Er möchte sein Herz für uns öffnen und er möchte, dass wir unser Herz für ihn öffnen. Und das ist die Basis von echter Glory Friendship. Einer öffnet das Herz für den anderen und der andere öffnet das Herz für den einen. Das ist die Basis dieser Glory Friendships. Und Jesus war der Erste, der gesagt hat, hey, ich will euer Freund sein. Ich meine, das ist der Hammer, dass Gott zu dir sagt, ich will dein Freund sein. Immerhin war Jesus Gott. Gott will dein Freund sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott will dein Freund sein. Halleluja. Wow. Das heißt, er will diese Vertrautheit der Beziehung mit dir. Das ist der Hammer. Gott will Vertrautheit der Beziehung mit dir. Das war den Menschen im Alten Bund noch vollkommen fremd. Denk an den Berg Sinai, wo Gott dem Mose erschienen ist. Mose redete mit Gott wie ein Freund. Das war die einzige Ausnahme. Aber schau dir das Volk Israel an. Sie standen von Ferne und sagten, Mose, geh du vor, red du mit ihm. Da donnert so gewaltig. Das ist so ein, oh, da ist das Blitze und Feuer und was weiß ich was. Wir bleiben lieber ganz weit weg. Amen. Jesus hat sich uns ultimativ als Freund offenbart und damit hat er auch Gott als unseren Freund offenbart. Und damit sind wir im neuen Bund dazu bestimmt, mindestens genauso gute Freundschaft mit Gott zu haben wie Mose. Weil denkt dran, wir leben in einem besseren Bund. Amen. Sag mal, ein besserer Bund. Das heißt, wenn Mose schon mit Gott redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet, so heißt es in 2. Mose 32, wie viel mehr denn wir? Amen. Wir dürfen seine Freunde sein. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Geheimnis der Freundschaft mit Gott, das ist ein wichtiger Aspekt der Beziehung zu Gott. Es ist nicht der einzige Aspekt der Beziehung zu Gott, aber es ist ein wichtiger Aspekt der Beziehung zu Gott, dass wir dieses Geheimnis der Freundschaft mit Gott entdecken. Amen. Und aus dieser Freundschaft mit Gott wiederum heraus sollen sich dann auch oder soll sich diese Freundschaft, die wir mit Gott haben, dann auch ausdehnen auf Beziehungen zu anderen Menschen. Halleluja. Das heißt, Gott möchte uns zu einem Freund für sich machen und Gott möchte uns gleichzeitig zu einem Freund für andere machen. Wenn du ein guter Freund Gottes bist, dann bist du wahrscheinlich auch ein guter Freund für andere Menschen. Amen. Halleluja. Das ist so, wie wenn du ein guter Sohn des Vaters bist, das ist das Gleiche im Prinzip. Wenn du ein guter Sohn des Vaters bist, dann bist du wahrscheinlich dann auch ein guter Vater für andere Kinder. Und wenn du ein guter Freund Gottes bist, dann bist du wahrscheinlich auch ein guter Freund für andere Menschen. Und Gott möchte solche Freundschaften, die aus seiner Herrlichkeit hervorkommen, Gott möchte uns solche Freundschaften geben. Er baut sein Reich auch ganz stark durch solche Freundschaften. Amen. Ganz still hier drin. Halleluja. Weißt du, es gibt unterschiedliche Tiefen der Freundschaft. Das müssen wir verstehen. Es gibt unterschiedliche Tiefen der Freundschaft. Und ich sage mal so, wirklich tiefgehende Freundschaften zu anderen Menschen hier auf der Erde kannst du nur ganz, ganz wenige haben, letztendlich. Allein aus Kapazitätsgründen. Ja. Ja, wenn du verheiratet bist, dann sollte dein Ehepartner möglichst einer dieser innigen, tiefen Freundschaftsbeziehungen sein. Wenn beide gläubig sind, ist das auch sind die Voraussetzungen dafür optimal. Wenn einer nicht gläubig ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wenn beide gläubig sind, dann sollte dein Ehepartner definitiv dein bester Freund sein. Ja, also meine Frau ist mein bester Freund. Halleluja. Ja. Ja, weil ich öffne mein Herz ihr und sie öffnet mein Herz mir. Das heißt, wir tauschen alles aus, wir haben alles gemeinsam. Ja? Und das ist normal. Ja, wenn in deiner Ehe es so ist, dass du denkst, oh, bestimmte Sachen, die kann ich meinem Mann nicht sagen oder bestimmte Sachen kann ich meiner Frau nicht sagen, dann komm in die Eheseelsorge. Nein. Nein, dann will Gott was erneuern, dann will Gott da tiefer gehen. Ja? Weil das ist die Bestimmung auch in dieser Beziehung, wo du Geist, Seele und Körper eins bist, ja, das sollte tatsächlich auch diese Ebene gegeben sein, dieser Vertrautheit und dieser Offenheit. Aber ich habe gute Nachricht für alle Singles. Auch du kannst gute Freunde haben. Amen. Auch du kannst tiefgehende Freundschaften haben. Du bist nicht ausgeschlossen von dieser Segnung. Ja, du musst nicht zwangsweise heiraten. Also, wenn es für dich ein Zwang wäre, meine ich jetzt. Weil du nicht die Gabe hast oder keine Ahnung, weil nicht der Richtige da ist. Also du musst nicht schnell heiraten, um einen guten Freund zu haben, sondern Gott will uns gute und enge Freundschaften zu einzelnen Personen geben, auch außerhalb einer Ehebeziehung. Amen. Ein gutes biblisches Beispiel, das einem da natürlich immer sofort einfällt, für so eine Glory Friendship. Sag nochmal Glory Friendship. Wem fällt eine gute Beziehung ein in der Bibel dazu? ihr seid so bibelfest, das ist der Hammer. Ja. David und Jonathan. Amen. War also ein super Beispiel für eine Glory Friendship, eine Glory Freundschaft sozusagen, wo wir sehen, die Basis war Gott. Ja, Jonathan erkannte David im Geist und David erkannte Jonathan. Ja, es war eine geistliche Verbindung, die sich gleichzeitig aber auch auf die Seele ausgewirkt hat. Ja, es war eine Verbindung, die auf der Basis von geistlichem Erkennen beruhte. Ja, 2. Korinther 5, Vers 16 sagt ja Paulus, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch. Ja? Wir kennen einander nach dem Geist. Das heißt, echte Glory Friendships, und davon spreche ich jetzt hier, ich spreche ja hier zu Söhnen und Töchtern Gottes, also zu solchen, die verbunden sind mit Gott und mit der Herrlichkeit Gottes. Für dich hat Gott Glory Friendships. Für dich hat Gott nicht einfach nur natürliche Freundschaften. Okay, wir spielen zusammen Schach. Ja, ist auch super. Kannst du auch machen. Oder wir züchten zusammen Kakteen oder keine Ahnung. Wir schauen zusammen in die Sterne. Oder, ich rede jetzt von meinen Hobbys als Jugendlicher, okay. Oder was auch immer, oder wir gehen zusammen Skifahren oder wir machen zusammen Musik oder sonst was. Das sind alles gute Dinge und es ist auch nicht schlecht, wenn du dich auf der Basis erstmal einander annäherst und vielleicht da auch zusammen Spaß hast und zusammen eine Grundlage findest. Aber Gott hat viel mehr für uns. Gott hat wirklich diese geistliche Verbindung für uns. Gott hat diese Glory Friendship für uns. Gott hat etwas für uns, so wie bei David und Jonathan, wo es heißt, in 1. Samuel 18, Vers 1, da heißt es, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Das heißt, wow, das ist der Hammer. Das heißt, da war so eine Liebe, die sich freisetzte zwischen den beiden, die jenseits einfach nur von, ich sag mal, mögen war. Da war mehr als nur einfach, ja, ich mag dich, weil du bist nett oder so. Ja. Das ging tiefer. Das war nicht nur, ja gut, ich finde dich nett. Weißt du, in der Gemeinde sollten wir letztendlich alle irgendwie Freunde miteinander sein. Amen, wir sollten alle Freunde sein. Nur kannst du nicht mit allen David und Jonathan sein. Aber wir sollten alle Freunde sein. Ja? Also wenn da irgendwas zwischen dir und irgendjemand ist, dann räum das aus, weil wir sind Freunde Gottes und wir wollen gemeinsam die Herrlichkeit Gottes erleben und da sollte nichts zwischen uns stehen, was irgendwie Freundschaft verhindert. Weißt du? Und wir sollten alle nett zueinander sein, weil die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Amen. Halleluja. Das heißt natürlich, gibt es da diese Verbindung zwischen uns allen und gleichzeitig, glaube ich, schenkt Gott immer wieder auch solche wirklich übernatürlich gewirkten Verbindungen, so wie bei David und Jonathan. Und Jonathan gewann David lieb wie seine eigene Seele, heißt es da. Und dann, wenn du das dann die Geschichte liest, die beiden, die sind durch dick und dünn miteinander gegangen, wirklich buchstäblich. Ja. Also Jonathans Vater Saul, ja, der hat ja immer wieder versucht, ein Keil auch zwischen die beiden zu treiben. Er hat immer wieder versucht, die beiden auseinanderzubringen, aber er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, weil einfach da eine Glory Friendship ist wie ein Glory Bollwerk gegen die Angriffe des Feindes. Ja. Wo Dinge nicht durchkommen, wenn wir gemeinsam, weißt du, wenn wir gemeinsam auch, als Leib Christi wirklich wie ein Mann zusammenstehen, das heißt wirklich als Freunde Gottes Schulter an Schulter, dann sind wir wie ein Bollwerk, wo die Angriffe des Feindes auf den Einzelnen gar nicht mehr durchkommen. Also Saul griff David an, weil er eifersüchtig war auf David, aber Jonathan fing diese Pfeile ab, also sogar einmal buchstäblich, als Saul so wütend wurde, sogar auf Jonathan, weil Jonathan immer David verteidigt hat bei Saul und immer gesagt hat, nein, der meint's doch gar nicht böse und so weiter. Und irgendwann ist Saul so wütend geworden, dass er den Speer, den er ja auch nach David geschleudert hat, dass er den auch nach Jonathan sogar geschleudert hat. Das ist der Hammer. Das heißt, Jonathan war sogar bereit, den Angriff des Feindes, ich sag mal in dem Fall Saul, also durch einen Menschen, aber es war ein dämonischer Angriff, den dämonischen Angriff gegen David sozusagen abzufangen. Er war bereit, in die Bresche zu springen. Er war bereit, für David einzustehen. Er ließ nichts zwischen sich und David kommen. Amen. Wie von euch wollen Sie ausstrecken nach solchen Glory-Beziehungen und Friendships? Halleluja. Weißt du, wo man gemeinsam durch dick und dünn geht? Weißt du, in guten und in schweren Tagen, sagt man bei der Eheschließung. Aber das galt auch für David und Jonathan. Ja, weißt du, sie haben kein Blatt Papier zwischeneinander kommen lassen, auch wenn es zwischendurch definitiv, zum Beispiel für Jonathan insbesondere, wäre es absolut opportun gewesen, sich ein bisschen von David zu distanzieren. Das hätte ihm geholfen. Ja. Das hätte ihm geholfen in seiner Beziehung zu Saul. Das hätte ihm geholfen auch in seiner Stellung am Hof. Das hätte ihm geholfen, sich ein bisschen, was, ein klein bisschen distanzieren. Und das ist manchmal der Feind, der will das. Der ist so, ja, ein klein bisschen distanzieren. Ja, gut, weiß auch nicht, vielleicht, ob er immer alles richtig macht, weiß ich auch nicht. Aber weißt du, die Sache ist die, eine echte Glory Friendship bedeutet, selbst wenn du dir nicht sicher bist, ob der andere immer alles richtig macht, weil wer kann schon sicher sein, dass einer immer alles richtig macht, du stehst trotzdem zum anderen. Selbst wenn es sogar ein Anrecht des Feindes gäbe, stehst du trotzdem zum anderen. Also das ist Glory-Verbindung. Amen. Es ist keine Glory-Verbindung, wenn das erste Negative, was du über jemanden hörst, dich sofort von ihm distanziert. Dann ist noch nichts Tieferes, dann hast du ihn noch nicht wirklich untergehakt. Ja, dann ist noch kein Glory-Bollwerk, sondern dann ist es halt oberflächlich. Ja. Und ich glaube, dass, weißt du, auch die kommende Erweckung, und wir sind ja schon voll drin eigentlich, ja, wir sind in den Anfängen. Weißt du, ich glaube, die Erweckung wird umso stärker, je mehr solche Glory-Bollwerke es im Leib Christi gibt. Je mehr Glory-Friendships unter uns bestehen, zwischen uns, wo du sagst, wow, ich habe zu meiner Glory-Life-Familie habe ich so eine Verbindung. Da ist ein Glory-Bollwerk sozusagen in meinem Herzen, wo ich nichts dazwischen kommen lasse. Weil Angriffe werden kommen. Ich meine, ob jetzt durch Saul, den Geist Sauls oder irgendwas anderes, es gibt ja tausend Geister, antichristlicher Geist, was weiß ich, Verkläger der Brüder, das ist ja so ein Lieblingsgeist auch im Leib Christi, Verkläger der Brüder, einer sagt was über den anderen und sofort distanziert sich der andere oder zumindest, ja okay, ich segne ihn, aber naja, vielleicht ist doch nicht alles so. Verstehst du? Das ist dieses, verstehst du? Der Feind will trennen, aber Gott will vereinen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott will vereinen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, in solchen Glory Friendships wirst du auch geschliffen. Du wirst auch geschliffen. Auch im Kampf, du wirst geschliffen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und da spreche ich jetzt mal ganz besonders zu den Singles. Weißt du, wenn du verheiratet bist, dann hast du immer jemanden an der Seite, der ein bisschen auf dich schaut. Amen, genau. Michael sagt, aufpassen, genau. Eine Frau an seiner Seite, Halleluja. Die hat einen Blick. Amen, und das ist gut. Wenn du Single bist, kannst du manchmal in Gefahr sein, wirklich ein Single zu sein. Das heißt, du lebst einfach deinen Stiefel, niemand korrigiert dich, niemand schaut mal drüber und sagt mal, hey, warum machst du das eigentlich so und was ist eigentlich da los und so weiter. Niemand korrigiert dich und die Gefahr, dass du dann einfach so, ich sag mal, eigen wirst und auch schwer korrigierbar wirst, ist manchmal gegeben. Ja? Deswegen ist es wichtig, einfach, dass du Verbindung suchst zu anderen in der Herrlichkeit, weißt du, aus der Herrlichkeit, nicht in Verbindung, Hauptsache ich habe irgendeine Verbindung, Hauptsache ich habe irgendeine Beziehung, darum geht es nicht. Sondern wirklich diese Glory Friendship suchst, wo du eine Einheit im Geist spürst und wo du auch eine Bereitschaft hast, dich zu öffnen und auch mal den anderen dich vielleicht korrigieren zu lassen und wo die Freundschaft nicht in dem Moment beendet ist, wo der andere mal irgendwas sagt, was ihm an dir nicht gefällt. Also wenn jede Ehe dann beendet wäre, wenn der andere mal was sagt, was ihm am Ehepartner nicht gefällt, dann gäbe es keine bestehende Ehe mehr. Das ist normal, dass du in der Ehe dir solche Sachen sagst. Weißt du, und Single, Amen, come on, ja. Und Singles brauchen das Gleiche. Die brauchen das auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Verbindungen suchen. Singles können natürlich auch eine Beziehung zu einem Ehepaar haben, ja? Oder zu einer Familie oder zu einem anderen Single, wie auch immer. Aber Gott möchte Glory-Bollwerke schaffen, auch für dich zur Sicherheit. Dass du nicht irgendwann komisch bist und irgendwann denkst, meine Güte, ich bin irgendwie immer älter geworden und immer komischer. Je älter, desto komischer. Amen. Das ist nicht der Plan Gottes. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst nicht je älter, desto komischer. Halleluja. Gott will dich stark machen. Amen. Weißt du, das ist wichtig zu verstehen. Gott will dich stark machen. Wenn wir einander schleifen, werden wir stärker. Eisen schärft Eisen, sagt die Bibel. Amen. Du wirst stärker, wenn du dich schleifen lässt durch andere. Du wirst stärker, wenn du dich auf Beziehungen einlässt. Manche lassen sich von vornherein gar nicht auf Beziehungen ein, weil sie Angst haben genau davor, dass sie vielleicht an irgendeinem Punkt in Frage gestellt würden. Oder sie lassen sich nur bis zu einem bestimmten Punkt auf Beziehungen ein. Okay, zum Beispiel miteinander Schach spielen. Da kann nicht viel passieren. Man sagt sowieso kein Wort. Auf die Uhr drücken, 3 Minuten nachdenken. Ist unverfänglich. Am Ende schüttelst du dir die Hand und sagst, okay, du hast gewonnen. Okay, das war's. 2 Stunden einander angeschwiegen. Ist auch eine Form der Beziehung. Ja? Ist ja bei den, die Finnen sind ja berühmt dafür. Kennst du das? Die Finnen sind ja berühmt dafür, dass sie wenig reden. Okay? Ich habe mit Tom, das ist der Mann von Catherine Ruanala, der ist ja Finne von Haus aus. Und ich habe ihn gefragt, ob er diesen Witz kennt. Und er kannte ihn tatsächlich, ja, von den 2 Finnen, die zusammen im Restaurant sitzen oder in der Kneipe sitzen und Bier trinken und sitzen da, schweigen sich an. Nach 2 Stunden sagt der eine zum anderen, oh, schönes Wetter heute. Und wieder 2 Stunden Ruhe. Nach 2 Stunden sagt der andere zum ersten, sagt, sind wir jetzt hier, um zu trinken oder um zu reden? Okay, also, Tom hat mir bestätigt, dass da was Wahres dran ist. Ja. Okay. Und er ist immerhin Finne. Also von dem her. Ja. Aber weißt du, Gott hat mehr für dich. Amen, sag mal, Gott hat mehr für dich, zu deinem Nachbarn. Gott hat mehr für dich. Gott hat Beziehung für dich. Gott hat Friendship für dich. Gott hat Öffnung des Herzens für dich. Gott hat auch mal Korrektur für dich durch andere. Wobei das ja nicht der Hauptzweck ist von der Glory Friendship. Also nicht, dass du jetzt denkst, okay, ich suche mir jetzt einen Freund, damit ich ihn korrigieren kann oder so. Also vor allen Dingen, ich korrigiere ihn. Ja. Ich glaube, dieser arme Single braucht jemanden, der ihn mal korrigiert. Ich glaube, ich sollte mich mal... Nein, Aber weißt du, manchmal haben wir Verletzungen in unserer Seele, die uns daran hindern, uns tiefer zu öffnen. Und dann ist wichtig, dass wir damit aufräumen. Das wollen wir heute tun. Wir werden nachher gleich beten, dass wirklich alles weggeht, was uns daran hindern kann, wirklich diese Glory Friendships zu erleben. Weil Gott möchte uns stark machen. Gott möchte sein Wirken stark machen. Gott möchte seine Erweckungsbewegung stark machen. Und dafür sind diese Beziehungen wichtig. Also du kannst es immer sehen, auch in der Geschichte, auch in der Erweckungsgeschichte. Jetzt mal ein kleiner Ausflug in die Richtung. In der Erweckungsgeschichte kannst du immer sehen, dass starke Erweckungsbewegungen haben immer gestartet auf der Basis letztendlich, dass Gott übernatürlich bestimmte Schlüsselpersonen zusammengeführt hat. Wir haben das studiert in der Glory Life Schule, als wir vor einem halben Jahr haben wir darüber gesprochen, über Erweckungen. Haben wir das studiert. Gott hat immer, egal welche du da nimmst, auch in der jüngsten Geschichte, was weiß ich, Pensacola oder Toronto, das sind alles ausgelöst worden dadurch, dass Gott bestimmte Leute an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt übernatürlich zusammengeführt hat. Und bumm, ist es explodiert. Das heißt, Gott denkt ganz stark in diesen Beziehungen. Wir können es nicht machen, du kannst es nicht suchen. Okay, Herr, ich will jetzt Erweckung, also zeig mir die 5 Beziehungen, die dafür wichtig sind und dann lad sie ein und das war's dann. So ist es auch nie passiert in der Erweckungsgeschichte, sondern es war immer so diese übernatürliche Führung, die letztendlich keiner so 100% vorhergesehen hatte. Aber Gott hat diese Beziehungen als Schlüssel gebraucht, um diese Erweckungsbewegungen zu initiieren und auch zu tragen. Und wenn am Anfang vielleicht 2, 3, 4 Schlüsselpersonen es waren, dann wurden es mit der Zeit immer mehr. Also immer mehr haben angedockt. Das heißt, der Glory Friendship Kreis wurde immer größer. Amen. In unterschiedlichen Positionen, an unterschiedlichen Orten, aber es wurde immer größer. Es kamen immer mehr von diesen Verbindungen dazu und dadurch wurden die Bewegungen immer stärker und immer stärker. Gott wirkt durch Beziehung. Er ist ein Beziehungsgott und auch das Gewicht der größeren Herrlichkeit werden wir nicht auf die Dauer tragen können ohne herrlichkeitsdurchdrungene Beziehungen. Also wenn dir das Thema nicht gefällt, weil ich empfinde, dass ein paar da sind, denen gefällt es jetzt nicht so, die sagen, irgendwie das ist jetzt nicht so mein Ding, irgendwie komm, lass uns doch einfach über die Glory reden und über die Engel und über den Herrn auf dem weißen Pferd und über das himmlische Jerusalem und so weiter. Ja, weißt du, wir reden darüber, genau darüber reden wir, weil das himmlische Jerusalem will auf die Erde herabkommen und es kommt herab auch durch diese gottgewirkten Beziehungen. Amen. Kannst du es sehen? Deswegen ist es wichtig, dass du dein Aber vielleicht an dem Punkt, dich weiterzuentwickeln, dass du es hinter dir lässt. Jesaja 43, Vers 18 heißt es, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Er möchte Neues tun in deinem Leben. Und um Neues zu wirken, ist es auch immer wichtig, dass du Altes hinter dir lässt. Wir hatten es vorher schon in den prophetischen Worten hier, vorne auch der Traum von Poli, ging genau in diese Richtung, Altes hinter dir zu lassen. Weißt du, es gibt eine zweite Lektion, die du an der Beziehung von David und Jonathan lernen kannst. Nämlich, wenn du nach 1. Samuel 20, 41 bis 21, 1 gehst, dann siehst du, dass Jonathan später, als David dann schlussendlich endgültig vor Saul geflohen ist, ist Jonathan bei seinem Vater geblieben. Er ist bei Saul geblieben. Ja, 1. Samuel 20, 41 heißt es da, David stand hinter dem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht zur Erde, beugte sich 3-mal nieder und sie küssten einander, also David und Jonathan, und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben. Dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Und David machte sich auf und ging weg, Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Was hatten sie sich geschworen? Sie hatten sich geschworen, dass, weil Jonathan wusste ja, das hat er im Geist erkannt, dass David der zukünftige König sein würde. Er sah die Salbung Gottes einfach auf David und er wusste das. Und aus diesem Grund hat er mit David diesen Bund geschlossen und hat gesagt, wenn du dann mal König bist, dann denke an mich und mein Haus. Ja? Also eben, rotte mich nicht aus, weil das war eigentlich normalerweise damals so üblich, wenn ein anderes Haus König wurde, haben sie das vorige Haus ausgerottet. Da haben sie einfach alle Nachkommen umgebracht, damit es keine Thronkonkurrenten gibt. Ja? Und so hat Jonathan diesen Bund mit David geschlossen und hat gesagt, hey, denk an mich, wenn du König bist. Dann hat er David verlassen und ist bei Saul geblieben. Die Folge war, dass David Jonathan nie was Gutes tun konnte, weil nämlich Jonathan mit Saul gefallen ist. In der letzten Schlacht von Saul war Jonathan mit dabei und er ist mit Saul gestorben. Ja. Das heißt, es ist interessant, Jonathan hat mehr auf die natürliche Beziehung zu seinem Vater Saul geschaut in diesem Moment, als auf die geistliche Verbindung, die er zu David spürte. Und das war offensichtlich nicht so gut für ihn. Kannst du es sehen? Die natürliche Beziehung, ich meine, immerhin war Saul sein Vater, ich meine, das kann man verstehen, so vom Natürlichen her. Also gut, ich muss da sein, wo mein Vater ist, das ist schließlich mein Vater, ja, meine Familie. Ja. Wie sagt man so schön, Blut ist dicker als Wasser oder wie auch immer. Ja. Also so nach dem Motto Familienbande, ja, das Betonung liegt auf Bande. Nein, wir sind eine Bande. Ja, also, ja. Wir gehören zusammen. Aber weißt du, Gott sieht es offensichtlich anders. Das ist interessant. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, ich meine, das sagt die Bibel nicht, aber was wäre wohl gewesen, wenn Jonathan einfach mit David geflohen wäre? Er wäre nicht umgekommen. Also davon gehe ich mal ganz fest aus. Sondern er kam mit Saul um, weil er mit Saul ging. Und Saul steht in dem Fall für die vergangene Ordnung Gottes, für die vergangene Salbung und für die natürliche Verbindung, während David für die geistliche Verbindung stand. Damit du in das hineingehen kannst, was Gott für dich hat an Glory Friendships, musst du auch bereit sein, alte Dinge, auch alte Beziehungen manchmal, die nicht mehr von der Glory wirklich durchdrungen und keine Grundlage mehr in der Glory haben, hinter dir lassen. Ja, ein paar klatschen schon, ein paar sagen, oh, wirklich, meinst du das ernst? Weißt du, es kann sein, dass Gott in der Herrlichkeit eine Beziehung schenkt und dich in der Herrlichkeit mit jemand beziehungsmäßig innig verbindet und du gehst mit dieser Person in der Herrlichkeit und aus welchem Grund auch immer trifft einer von beiden eine Entscheidung in eine andere Richtung. Also David musste Jonathan loslassen. Das heißt, David weinte am allermeisten, heißt es, als Jonathan ging, weil er hat diesen Schmerz empfunden. Er wollte ihn nicht. Er wollte ihn nicht gehen lassen, er wollte ihn nicht loslassen, aber er musste ihn loslassen, weil Jonathan eine andere Entscheidung traf. Es ist immer ein Schmerz, Beziehungen loszulassen. Niemand kann mir sagen, dass es schmerzfrei ist, Beziehungen loszulassen. Aber ich sage dir etwas auch aus Jahren der Erfahrung im Reich Gottes. Es führt manchmal keinen Weg daran vorbei, bestimmte Beziehungen loszulassen, wenn du nicht willst, dass diese Beziehung dich immer wieder zurückzieht in Altes, dich vielleicht zurückzieht sogar in Negatives. Es kann ja sein, jemand trifft eine Entscheidung, zuvor war er voll mit der Herrlichkeit, ja, war voll eins mit dir, sei zusammengegangen und plötzlich trifft er eine Entscheidung, auch vielleicht eine theologische Entscheidung, eine geistliche Entscheidung, geht in eine ganz andere Richtung. Im Extremfall fällt vom Glauben ab. Also das heißt nicht, dass du ihm dann morgen eine SMS schreibst und sagst, damit ist unsere Beziehung beendet. Aber es heißt für dich ganz klar, das kann, solange das so ist, kann das nicht eine Priorität mehr sein in deinem Leben. Du kannst nicht mehr darauf bauen. Du musst es innerlich loslassen. Ja? Du musst innerlich weitergehen. Du musst sagen, hey, okay, das war super für die Zeit, aber irgendwie ist es nicht mehr. Ansonsten bist du in Gefahr, Negatives mit hineinzulassen, weil wir haben es vorher gehabt, Freundschaften sind auf einer Ebene. Das heißt, es fließt was vom einen zum anderen und vom anderen zum einen. Aber du willst nicht irgendwas Negatives, also sich Anti-Herrlichkeitsmäßiges, Anti-Jesus-mäßiges womöglich, in deinem inneren System drin haben. Du willst nichts in deinem Leben drin haben, was dich daran hindert, in die Berufung Gottes für dein Leben reinzugehen. Amen? Kannst du es sehen? Und manchmal musst du einfach unterscheiden und manchmal dauert es eine Weile, bis du es checkst, aber wenn du es checkst, dann ist wichtig, dass du wirklich auch klar bist und dass du unterscheidest und Beziehung an sich, weißt du, da machen wir manchmal den Fehler. Wir denken manchmal, Beziehung für sich selber ist sozusagen in sich, ja, fast wie Gott. Ja? Also Hauptsache Beziehung, Hauptsache ich habe jemand. Ich sag dir, Hauptsache du hast den Richtigen. Amen, das sage ich zu angehenden Ehepaaren, sage ich, Hauptsache du hast den Richtigen. weil der Falsche wird dich nur unglücklich machen. Oder die Falsche. Aber genauso gilt es für Friendships. Ja? Hauptsache, du hast die richtige Verbindung. Hauptsache, du hast den richtigen. Hauptsache, es ist eine Glory-Friendship. Hauptsache, es ist wirklich von oben inspiriert. Und wenn es dann irgendwann mal nicht mehr von oben inspiriert ist, weil vielleicht eben einer eine Entscheidung trifft oder du triffst die Entscheidung, weiterzugehen, aber der andere trifft die Entscheidung, nicht weiterzugehen. Das kann ja auch sein. Das habe ich öfters erlebt in unserem Leben. Ja? Wir haben eine Entscheidung getroffen. Ich weiß noch, als wir Theologiestudenten waren, hatten wir einen Kreis von Theologiestudenten um uns herum, die waren alle charismatisch. Also wir waren alle in der Glory, wir haben gemeinsam Gottesdienste gemacht, damals im Stift in Tübingen. Ich habe gepredigt, Irina war im Lobpreis. Halleluja. Es war schon fast wie heute. Nur nicht ganz so herrlich. Ja, und dann kam diese Frage auf, hey, sollte man sich nicht als Gläubiger taufen lassen? Das war nicht heiß unter Theologiestudenten, das waren ja alles evangelische Theologiestudenten. Und in der evangelischen Kirche war damals das eiserne Gesetz, in dem Moment, wo du dich taufen lässt als Erwachsener, bist du draußen. Und zwar egal, ob du Pfarrer werden willst oder ob du Kindergottesdiensthelfer bist oder sonst was, du warst draußen. Heute sind sie nicht mehr ganz so extrem, aber damals war es richtig extrem. So, also hat diese Frage natürlich eine Scheidung gebracht. Und Irina und ich, wir sind weitergegangen, wir haben uns taufen lassen. Und die anderen sind nicht weitergegangen und haben sie nicht taufen lassen. Ich meine, deswegen haben wir nicht die Beziehung einfach gesagt, ihr habt nicht die Wahrheit erkannt. Aber es war ab dem Moment so, dass einfach eine gewisse Kluft war, weil sie sind einen anderen Weg gegangen. Wir sind den Weg in die Freikirche gegangen, sie sind den Weg in der Landeskirche gegangen. Es ist nicht, dass wir die Beziehung komplett abgebrochen haben, aber es wurden andere Beziehungen für uns wichtiger und diese Beziehungen haben Bedeutung verloren. Und es fanden manche dann auch nicht so gut, aber es war so. Es war automatisch so. Du kannst nicht etwas passend machen, was nicht mehr passt. Verstehst du? Versuch es auch gar nicht. Da verschwendest du nur deine Zeit und deine Kraft, sondern es muss sich in der Glory finden oder es findet sich nicht. Du kannst es nicht passend machen. Es muss, diese Einheit muss vom Geist gewirkt sein. Amen. Diese Einheit war vom Geist gewirkt zwischen David und Jonathan, aber Jonathan verließ diese Beziehung und er verließ diese Beziehung, weil er Saul nicht loslassen wollte. Und das möchte ich einfach mitgeben, das ist einfach zu bedenken. Ja? David, auf der einen Seite, David war bereit, die Beziehung zu Jonathan hinter sich zu lassen. Und das hat ihn in seine Bestimmung gebracht. Jonathan war nicht bereit, seine Beziehung zu seinem Vater Saul hinter sich zu lassen. Und das brachte ihm letztlich den Tod. Und ich glaube, dass da eine geistliche Lektion drin liegt. Ich glaube nicht, dass es immer gleich um physischen Tod geht. Ja, okay, also versteht mich da nicht falsch. Aber es geht um Geist. Du kannst geistlich sterben durch die falschen Beziehungen. Dein beziehungsmäßiges Umfeld bestimmt, in welche Richtung du geistlich gehst. Die ganze Entwicklung deines geistlichen Lebens, überhaupt deines Lebens, wird bestimmt durch die Beziehungen, die du pflegst und die du hast, von denen du erlaubst, dass sie in dein Leben einwirken und auf dein Leben einwirken. Dein ganzes Leben wird davon bestimmt. Das darf man nicht unterschätzen. Amen. Wie gesagt, ich spreche von tiefergehenden Beziehungen. Ich spreche jetzt hier nicht, okay, du kannst mit jedem Schach spielen, das ist kein Problem, wie gesagt. Du kannst sogar mit jedem, keine Ahnung, kannst auch mit jedem Skifahren gehen oder mit jedem, was weiß ich was machen. Kannst mit jedem Volleyball spielen, da redest du vielleicht ein bisschen mehr als beim Schachspielen. Das macht nichts, aber sobald es an tiefere Dinge geht, sobald es auch um geistliche Dinge geht, dann merkst du, hey, schwingt das wirklich auf einer Ebene? Ist es eine Frequenz oder ist da doch eine Kluft? Und wenn diese Kluft ist, dann solltest du es entsprechend einordnen und nicht krampfhaft an was festhalten, was einfach von Gott nicht mehr bestätigt ist. Amen. Und ja, ich glaube tatsächlich, manche Christen haben sich verlaufen aufgrund der falschen Beziehungen. Und das Gute ist, Gott ist immer ein Gott der zweiten Chance. Das heißt, er will dir neue Beziehungen geben. Ich habe es gesagt, Jesaja 43, 18, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht. Das heißt, er möchte uns neu geistliche Verbindung geben. Er möchte uns heilen von den Verletzungen der Vergangenheit. Er möchte uns, dass wir uns neu finden, weißt du, in Gott finden, im Positiven finden. Weißt du, das ist das. Beziehungen können sich auf unterschiedlichen Ebenen finden. Du kannst dich auch in Bezug auf geistliche Dinge, du kannst dich mit anderen finden im Positiven, treffen in dem, was du gemeinsam teilst und wo du gemeinsam lang willst und wo du gemeinsam lang gehst. Aber manchmal, und da musst du aufpassen, manchmal finden sich Leute auch im Negativen, in der Kritik zum Beispiel. Ja, da sind wir uns total eins, dass das schlecht ist. Da sind wir uns total eins, dass der verkehrt ist. Da sind wir uns total eins, dass das mies ist und so weiter. Oder im Frust. Oh, wir finden uns darin, dass wir total gefrustet sind, weil Gott nicht das tut in unserem Leben, was wir uns erhofft hatten. Also, das ist keine gute Basis für eine Glory Friendship. Frust ist keine gemeinsame Basis, Kritik ist keine gemeinsame Basis, Rebellion ist keine gemeinsame Basis, all dieses Negative ist keine gemeinsame Basis für dich. Du verstärkst dich nur gegenseitig im Negativen. Was bringt dir das? Also nachher zwei Depressive, zwei Entmutigte, zwei Frustrierte, zwei Rebellische. Am Ende hast du eine Parteiung in der Gemeinde, ja, wo sich Leute zusammentun. Die finden sich nur, weißt du, die finden sich dann nur so lang, solange sie gemeinsam im Negativen eins sein können. Wenn dann der Anlass für ihre Einheit nicht mehr da ist, dann sind sie plötzlich gar nicht mehr eins, weil sie haben sich nur im Negativen gefunden. Wir sollten uns nicht im Negativen finden, sondern wir sollten uns im Positiven finden. In Gott finden, in Jesus finden, in der Herrlichkeit, Halleluja. In der Begeisterung von Gott, da sollten wir uns finden. Und ihr Lieben, da kannst du dich finden. Weil da merkst du, hey, ein Herz und eine Seele, ja, du redest, wird immer tiefer, du merkst, wow, du lässt dich immer mehr fallen, du öffnest dein Herz, der andere öffnet sein Herz und du merkst, da fließt was. Wow, das macht dich stark und hinterher gehst du auferbaut von diesem Gespräch. Amen. Daran kannst du es immer sehen. Du gehst auferbaut, du gehst hochgehoben, du gehst Richtung Herrlichkeit, emporgehoben gehst du aus diesem Gespräch oder aus dieser Zeit der Gemeinschaft. Und so sollte es sein. Nicht voller Gedanken, oh nein, meine Güte, oh Hilfe, und was ist da und das. Weißt du, wenn du so aus so einem Gespräch oder so einer Gemeinschaft gehst, dann ist es wahrscheinlich keine Glory Friendship. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns beten heute wirklich, dass Gott erstens, dass uns von Altlasten freisetzt in diesem Bereich. Amen. Verletzungen von alten Beziehungen, Frustration, wo vielleicht was nicht funktioniert hat. Weißt du, wir wachsen alle in unserer Beziehungsfähigkeit. Wusstest du das? Und meistens, wenn Beziehungen nicht so gut gelingen, dann liegt es nicht nur am anderen. Nicht nur. Ja, okay. Vielleicht auch, aber nicht nur. Ja. Das ist immer bei Ehepaaren so. Ich sage immer, wenn einer Eheberatung macht, dann sage ich immer, du, in dem Moment, wo du Partei für einen von beiden ergreifst, hast du verloren. Ja, das geht nicht, weil es ist nie so, dass es nur an einer Seite liegt. Ja. Sondern es ist immer komplementär. Ja. Mal mehr, mal weniger, aber egal. In jedem Fall, Gott möchte uns freisetzen von allem, wo wir in der Vergangenheit verletzt wurden, wo wir vielleicht auch in unserer Beziehungsfähigkeit verletzt wurden. Vielleicht hast du Mobbing erlebt, vielleicht schon in der Schule, vielleicht schon als kleines Kind. Ja, Mobbing erlebt, weißt du, dann bist du vorsichtig, unbewusst in deiner Seele, bist du vorsichtig, was Beziehungen angeht. Du bist vorsichtig, dich zu öffnen, weil ohne dass dir es immer bewusst, es ist da unbewusst, diese Angst da, hey, das könnte mir wieder passieren. Am Ende kriege ich wieder eins drauf, wenn ich mich zu sehr öffne, am Ende kriege ich wieder eins drauf. Und es hindert dich dann daran, wirklich das Glück und die Erfüllung zu erleben, die es bedeutet, wenn du wirklich eine tiefere Beziehung eingehst. Amen. Also Gott möchte uns von Verletzungen heilen und Gott möchte, zweitens, das ist das Erste, was er tun möchte, zweitens möchte Gott uns die Kraft und die Inspiration geben, Dinge, die nicht von ihm sind oder also entweder nie von ihm waren oder nicht mehr von ihm sind, loszulassen. Amen. Auch in Beziehungen loszulassen, um Raum zu machen für das Neue, was er für uns hat. Amen. Weißt du, ich will nie irgendwie festgefahren sein in irgendwas, wo du die Glory nicht mehr drauf spürst. Und das heißt nicht, dass du einfach so, weißt du, so beliebig mit Beziehungen umgehst, so nach dem Motto, okay, ah, jetzt gerade spüre ich jetzt nicht so die Glory, okay, ab damit. Das ist eben gerade nicht, das habe ich ja gesagt, bei David und Jonathan, die sind durch dick und dünn gegangen und es war angegriffen zwischendurch, aber eine Zeit lang sind sie wirklich miteinander gegangen, durch dick und dünn, haben sich nicht abbringen lassen und sind vorangegangen. Das meine ich nicht, aber ich sage mal so, du hast es vorher gehört vom Poli mit dem Traum und ich sage es mal mit meinen Worten, ich sage, reite nicht ewig ein totes Pferd. Halleluja. Amen. Sondern steig ab vom toten Pferd und Gott hat ein neues Pferd für dich. Amen. Bist du bereit dafür? Halleluja. Dann lass uns aufstehen zusammen. Lass uns beten. Halleluja. Oh Vater, Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Pläne, die du für uns hast, Herr. Wir danken dir für deine Pläne, die du auch hier in der Glory Life Bewegung, Herr, für jeden Einzelnen hast, Herr, die du in deinem Leib hast, jetzt in dieser Zeit, Herr. Du möchtest in dieser Zeit wirklich, wirklich deine Familie hier auf der Erde voranbringen, Herr. Du möchtest uns immer mehr und mehr zu Herrlichkeitsträgern machen, Herr, die wirklich das Gewicht deiner Herrlichkeit stabil und stark tragen können, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen wirklich unsere Herzen öffnest, Herr, für das, was du jetzt für uns hast, für das Neue auch, was du jetzt für uns hast, Herr. Herr, für die neuen Dimensionen, die du jetzt für uns hast. Das Lobpreisteam kann übrigens nach vorne kommen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du uns unsere Herzen öffnest, Herr, und bereit machst, Herr. Und Vater, in Jesu Namen bete ich, Herr, dass da, wo Verletzungen waren, Herr, in der Vergangenheit, Herr, angefangen bis in die Kindheit hinein, Herr, wo wir in unserer Beziehungsfähigkeit beeinträchtigt sind bis jetzt, Herr, beeinträchtigt waren, Herr, da bete ich, Herr, dass du kommst mit deiner heilenden Kraft, Herr. Herr, wir leben in einer Zeit, in der wirklich die Menschen beziehungskrank sind, Herr. Aber du bist der Heiler, Herr. Und Vater, ich bete in dem Namen Jesus, Herr, dass du mit deinem Geist heute Morgen kommst, Herr, auch über Livestream zu jedem Einzelnen, dass du deinen Geist ausgiehst, deinen Geist der Herrlichkeit ausgiehst über uns, Herr. Herr, dass du alte Verletzungen aus unseren Seelen rausnimmst, Herr. Herr, dass du alte Ängste aus unseren Seelen rausnimmst, Herr. Herr, dass du wirklich mit Heilung kommst. Auch du bist unser guter Vater und Jesus, du bist unser bester Freund, Herr. Und danke, Jesus, dass du uns einfach durch den Zuspruch deiner Freundschaft heilst, Herr, von jedem inneren, Blockade gegen göttliche Freundschaft, Herr. Danke, Herr, dass du uns heilst davon, Herr. Danke, Herr, dass du einfach in unsere Seele hineinbrichst, Herr, mit dieser Freundschaft, Herr. Oh, dass du wirklich uns zusprichst und sagst, hey, ich bin dein Freund. Ich bin dein bester Freund. Weißt du, Jesus ist unser bester Freund. Halleluja. Jesus ist unser bester Freund. Und er möchte da wirklich in unser Herz hineinkommen als unser bester Freund. Halleluja. Er möchte in dein Herz hineinkommen als dein bester Freund. Und er möchte dir das sagen. Weißt du, da wo du das Gegenteil erlebt hast, vielleicht in der Vergangenheit von Freundschaft oder wo du Missbrauch in Beziehungen erlebt hast oder Mobbing oder Dominanz oder Kontrolle oder was auch immer, wo du einfach Dinge erlebt hast, die einfach dazu geführt haben, dass du ein Stück weit dieses Thema Freundschaft auch irgendwie innerlich bewusst oder unbewusst abgehakt hast und gesagt hast, okay, nur noch ich und Gott. Oh, danke Jesus. Danke Jesus, dass du da hineinkommst, Herr. Und Herr, du bist ein Freund. Es gibt dieses bekannte Lied, das heißt, du bist ein Freund, der näher ist als ein Bruder, Herr. Und Herr, so möchtest du uns ganz neu nahe kommen. Du möchtest uns mit dieser Salbung der Freundschaft ganz neu durch unsere Seele gehen, Herr. Diese Salbung der Freundschaft, die gleichzeitig ein Balsam der Heilung ist, Herr, für unsere Seele in diesem Bereich, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm mit deiner heilenden Kraft, Herr. Oh, Jesus. Öffne dein Herz einfach ganz weit da, wo du bist, aber für diesen Balsam der Freundschaft von Jesus. Er hat dich zuerst geliebt. Er war dein Freund, als du noch sein Feind warst. Und er wird auch dein Freund bleiben, selbst wenn du sein Feind werden solltest. Er ist treu, sagt die Bibel, wo wir untreu sind. Er ist da treu, wo Menschen untreu sind. Weißt du, Jesus ist treuer, als Jonathan treu war. Er ist dein bester Freund. Und er ist für immer dein Freund. Halleluja. Für immer. Oh, für immer. Oh, für immer. Für immer. Näher als ein Bruder. Lass deine Seele berühren. Lass dein Herz berühren, kein Gefühl. Auch du über Livestream. Lass dein Herz berühren von seiner Liebe. Er möchte dich ganz neu befähigen. Vater, im Namen Jesus gehe ich an, auch gegen jede Macht der Verletzung, gegen jeden Geist, auch gegen jeden tief sitzenden Schmerz, auch hier im Raum, in den Seelen, in dem Namen Jesus. Ja, und ich befehle in dem Namen Jesu Christi, dass diese alten Schmerzen, Herr, dass sie rauskommen aus den Seelen jetzt, in Jesu Namen, Herr, dass sie rauskommen aus den Herzen gerade jetzt, Herr. Oh, gib dich ihm hin, gib dich ihm hin. Schau auf Jesus. Bei manchen will einiges raus gerade jetzt. Oh, vergangene Schmerzen wollen raus. Vergangene Erfahrungen wollen raus. Vergangener Missbrauch will raus. Vergangene Enttäuschung will raus. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine Heilung. Danke für deine Heilung. Danke, Jesus. Der Balsam deiner Freundschaft fließt gerade jetzt. Der Balsam von Gilead, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Schau einfach auf Jesus. Schau einfach auf Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Und eine Sache müssen wir noch tun gemeinsam, damit es richtig durchgehen kann. Wo der Heilige Geist vielleicht schon eine Weile zu dir gesprochen hat und heute wieder einfach die Bestätigung. Oder auch wo er heute zu dir gesprochen hat. Dass da einfach Dinge gibt in deinem Leben, die du loslassen musst. Wo es einfach eine bewusste Entscheidung braucht, loszulassen. Loszulassen in Beziehung. Auch loszulassen in der Erwartung. Manchmal leben wir einfach immer noch in dieser Erwartung, dass irgendeine Beziehung doch mal irgendwann vielleicht doch mal wieder so wird, wie sie mal war. Aber weißt du, die Wahrheit ist, manche Beziehungen werden nie mehr so, wie sie mal war. Entweder du findest dich ganz neu auf einer ganz neuen Ebene oder aber beide Seiten gehen weiter und es finden sich neue Beziehungen. Aber da ist manchmal diese Sehnsucht und diese Erwartung in unserer Seele, es ist eine seelische Erwartung. Und du musst dir bewusst sagen, Herr, ich lasse es los. Ich lasse es los. Ich lasse es los. Weißt du, vielleicht ist es auch der Isaak, den du loslassen musst. Vielleicht will Gott auch in einer bestimmten Beziehung was wiederherstellen, aber du musst es trotzdem loslassen. Weil solange du immer daran arbeitest, solange du immer innerlich damit befasst bist, solange du immer innerlich da dran bist, solange kannst du nicht wirklich das empfangen, was Gott für dich hat. Deswegen einfach lass es los, lass es los. Lass es los. Der Kerl, auch wenn diese Beziehung nie wieder wiederhergestellt wird, ich weiß, in dir habe ich alles, was ich brauche. Und du gibst mir alle die Beziehungen, die ich brauche. Und du gibst mir Herrlichkeitsbeziehungen. Du gibst mir die besten Beziehungen. Du gibst mir erfüllte Beziehungen. Du gibst mir Glory Friendships. Halleluja. Also sprich mir vielleicht einfach nach, wenn du spürst, dass es für dich wichtig ist. Sag einfach, Vater, im Namen Jesus, lass ich diese Beziehung oder diese Beziehungen los, in denen du offensichtlich momentan nicht wirklich drin bist. Die mich nicht wirklich nach oben ziehen. In dem vielleicht sogar etwas Negatives drin ist. Ablenkung drin ist. Herr, ich lasse das los. Weil, Herr, mehr als alles andere will ich dich und deine Herrlichkeit. Ich will die Freundschaft mit dir. Und ich entscheide mich heute Morgen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bin nicht bereit, die Freundschaft mit dir zu opfern, zugunsten von menschlichen Freundschaften. Ich bin nicht bereit, mich zurückhalten zu lassen, aufgrund von menschlichen Bindungen. Sondern ich sage jetzt in dem Namen Jesus, ich durchschneide jede seelische Bindung. Oh, ich nehme dein Blut in Anspruch, Jesus. Und ich stelle es zwischen mich und diese Person oder diese Personen. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, ich bin frei und los. Ich bin frei und los für das Neue, was du für mich hast. Ich bin bereit, Herr, für die Glory Friendships, die du für mich hast. Ich bin bereit, Herr, für göttlich gewirkte Beziehungen, für göttlich gewirkte Freundschaften. Ich bin bereit. Du kannst mich zusammenführen mit den richtigen Personen. und ich werde mich mit ihnen finden, im Geist, in der Herrlichkeit, in dir, Jesus, in dem, was auf deinem Herzen ist. Oh, danke, Jesus, ich empfange gerade jetzt im Glauben, was du für mich hast, im Bereich Beziehungen, insbesondere im Bereich Freundschaft. Ich empfange es jetzt im Glauben. Danke für das Neue, das du tust. Ich erkenne es im Geist. Und ich sage ja dazu. Ich ergreife es im Geist. Und ich empfange, was du für mich hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal Jesus danken. Halleluja. Du hast im Glauben empfangen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Für alles Gute, Herr. Oh, für all die Stärke, für all die Kraft, Herr. Für all die Herrlichkeitsverbindung, Herr. Oh, danke, Jesus, für dieses Kraftfeld deiner Herrlichkeit, Herr. Das sich auch in unseren Beziehungen ausdrückt, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, Jesus. Halleluja. Und ihr könnt einfach gerade so stehen bleiben, wie ihr seid. Weil ich habe noch eine wichtige Frage. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, ich möchte das gerne. Aber ich kann momentan nicht sagen, dass ich wirklich als ein Freund Gottes lebe. Weil alles beginnt mit dieser Freundschaft zu Gott. Alles beginnt mit dieser Beziehung zu Jesus. Mit dieser Freundschaftsbeziehung zu Jesus. Und vielleicht hast du noch nie Jesus als deinen persönlichen Herrn und auch als deinen Freund in dein Leben und in dein Herz eingeladen. Oder vielleicht hast du ihn mal aufgenommen in deinem Herzen, aber dann hast du einfach nicht getan, was er gesagt hat. Das heißt, du hast ohne ihn gelebt letztendlich. Und damit hast du auch diese Freundschaft wieder verloren. Und heute bist du hier und du sagst, ja, da muss ich ganz neu anfangen. Ich muss ganz vorne anfangen. Ich muss anfangen in meiner Beziehung zu Jesus. Ich brauche neu ihn, dass er mich erlöst von meiner Trennung von Gott. Ich brauche ihn, dass er mich erlöst von meiner Schuld und Sünde. Ich brauche ihn, dass er mich befähigt, wirklich ein Freund Gottes zu sein. Ich brauche diese Freundschaft zu ihm. Du bist hier und du hast nicht diese Freundschaft zu Gott in deinem Leben. Dann möchte Gott jetzt diese Freundschaft in dein Leben hineinbringen. Er möchte dir Jesus bringen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er führt dich in diese Liebe Gottes. Er führt dich zum Vater und damit führt er dich auch in die Freundschaft mit sich selbst und mit Jesus. Halleluja. So viele ihn aber aufnahmen. Johannes 1,12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, jawohl, ich möchte jetzt gerade einfach, dass du, Pastor Georg, jetzt da mit mir ein Gebet betest und für mich betest, dass wirklich diese Freundschaft zu Jesus in meinem Leben Realität wird. Ich möchte ihn als meinen Herrn und meinen Erlöser auch für meine Beziehungsfähigkeit empfangen heute Morgen. Ja, dann einfach da, wo du bist, streck einfach ganz kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, weil ich möchte jetzt für dich und mit dir beten. Gott sieht deine Hand, ist noch jemand da? Streck einfach deine, Gott sieht deine Hand da drüben, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt empfangen. Ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest. Ja, da, ich sehe auch die Hand da drüben. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte wirklich in diese Beziehung eintreten. Ich möchte, dass alles, was mich gehindert hat bisher, dass es weggenommen wird. Ja, ich sehe auch deine Hand da. Ja, Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt da Ja dazu sagen. Jawohl, ich möchte jetzt wirklich Jesus empfangen. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Das ist jetzt dein Moment, wo du wirklich diese Sache vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt klärst. Weil es ist eine Sache in der unsichtbaren Welt, aber es ist auch eine Sache. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Deswegen ist es einfach so wichtig, auch dass du ihm dieses Zeichen gerade jetzt gibst, dass du deine Hand ausstreckst und sagst, jawohl, hier bin ich, Herr. Ich möchte das. Ich möchte jetzt dieses Leben mit dir empfangen. Ja, auch wenn du über Livestream zuschaust, wir sehen zwar deine Hand nicht, aber Gott sieht deine Hand. Wir nehmen dich mit rein, jetzt gleich in dieses Gebet. Aber gerade jetzt nochmal, ich möchte nochmal kurz sehen, wer ist alles hier, mit wem soll ich jetzt beten? Ja, und mit wem darf ich jetzt beten? Streck nochmal deine Hand aus. Ja, hier, da drüben, da hinten, okay. Da drüben die beiden, ja, okay. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte einfach mit reingenommen werden? Dann streck einfach noch deine Hand aus. Gott ruft dich jetzt in diese Beziehung hinein. Er ruft dich in diese Beziehung zu sich hinein. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du deine Hand gehoben hast, ganz schnell, wie gesagt, ich möchte mit dir und für dich persönlich beten. Komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne und ich möchte einfach hier für dich beten. Komm einfach ganz schnell nach vorne, wenn jemand bei dir ist, der dir hilft auch, dass du dich traust, dann komm einfach mit der Person nach vorne. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Wie? Paul. Super, cool. Hallo, herzlich willkommen. Wie heißt du? Romana. Super. Und du? Klaus. Super. Und du? Gerdi, Halleluja. Ist noch jemand? Ja, wir kennen uns. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, könnt ihr euch einfach so um das Pult rumstellen, vielleicht einfach so, dann seid ihr in der Nähe. Genau, einfach so. Genau, so. Okay, komm einfach darüber, ja. Okay, wir wollen zusammen ein Gebet beten. Auch wenn du über Livestream zuschaust, dieses Gebet ist auch für dich. Du empfängst jetzt Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser und als deinen besten Freund. Und alles, was zwischen dir und Gott stand bis zum heutigen Tag, es muss jetzt gehen, weil Jesus hat sein Blut vergossen. Er hat den Preis bezahlt und er macht dich zu einem Kind Gottes und damit auch zu einem Freund Gottes. Also schließ einfach mal deine Augen und ich möchte einfach ein Gebet laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach, okay? Also sprich mir einfach nach, sag Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um mir den Vater zu offenbaren. Du bist der Weg zum Vater und damit der Weg zur Liebe Gottes. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich nicht das getan habe, was du gesagt hast, wo ich somit gesündigt habe. Herr, vergib mir. Danke, dass du Jesus gesandt hast. Danke für das Blut Jesu. Danke, dass sein Blut mich jetzt reinigt von allem, was mich getrennt hat. Ich nehme jetzt dein Blut Jesus, das mich reinigt von jeder Schuld und Sünde. Und ich empfange jetzt Jesus dein Angebot des neuen Lebens, dein Angebot der Freundschaft mit dir. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Und jetzt lege ich einfach jedem hier die Hand auf und ich bete, Vater, in dem Namen Jesus, dass mit dieser Hand du deine Hand legst auf meinen neuen Bruder, Herr. Und dass du ihm von heute an offenbarst, was es heißt, als ein Freund Gottes zu leben, als ein Kind Gottes zu leben, als ein Nachfolger von Jesus. Und ich sage, empfang die Kraft des Heiligen Geistes, empfang dieses neue Leben, empfang die neue Geburt in Christus, empfange ihn in deinem Leben. Von heute an gehörst du ihm und er gehört dir. In Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese kostbare Tochter, Herr. Du sprichst ihr zu, ja, du bist meine Freundin. Ja, ich habe dich erkannt und ich wollte dich haben. Und jetzt gehörst du mir und ich gehöre dir, sagt Jesus. Und wir beide sind eins. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Geist in ihrem Herzen jetzt diese Freundschaft versiegelst, Herr. Herr, dass du sie badest in deiner Liebe, Herr. Und dass von heute an ihr Leben nicht mehr das gleiche ist, Herr. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Freundschaftsebene, Herr. Oh, auf du und du, Herr. Oh, danke, Jesus, für einen Neubeginn heute, Herr. Danke, dass es ganz neu startet heute in ihrem Leben, Herr, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Füll sie mit deiner Herrlichkeit, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das Alte abfällt, Herr. Oh, dass das Schauen auf das Alte abfällt, Herr. Dass das Schauen auf alte Beziehungen, Herr, auf Sackgassen in der Vergangenheit abfällt, Herr, sodass er neu auf die Straße schauen kann, Herr, die ihn nach vorne bringt, die ihn weiterbringt, Herr. Danke, dass du ihm hilfst, Altes loszulassen, Vergangenes loszulassen, Herr, und dass du ihn hineinführst, 100% in das Neue, was du für ihn hast, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Herr, danke, Herr, dass du meinen Freund von Neuem gerufen hast, Herr. Dass du ihn gerufen hast in dein Herz, Herr. Dass du ihn gerufen hast zu dir, Herr. Und dass er heute eingewilligt hat und Ja gesagt hat und in diese Beziehung zu dir eingetreten ist jetzt, Herr. Das gilt, was er gebetet hat, laut gebetet hat, es gilt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Weil wer mit seinem Herzen glaubt, dass du, Jesus, aus den Toten auferstanden bist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Danke dir, Herr, für deinen Sohn. Ich danke dir, Herr, für deinen Freund. Ja, ich bin dein Freund, sagt der Herr. Ich gehöre dir, du gehörst mir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Jesus ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Wenn ihr einfach noch weiter gebeten möchtet, dann sind jetzt ganz liebe Freunde von mir hinter euch, die noch gerne weiter für euch beten, mit euch rübergehen in den Gebetsraum oder den Jugendgottesdienstraum, genau, und da noch gerne weiter für euch beten, euch auch noch was Kleines mitgeben wollen, was Kleines schenken wollen, ein paar Informationen, genau, da ist der Poli, ja, genau, und dann dürft ihr einfach rübergehen. Halleluja. Amen. Und wir geben ihm nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für die süße Salbung der Freundschaft. Oh, Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Lied? Closer Than a Brother? Habt ihr nicht? Okay. Weil das ist wirklich so das... Er ist ein Freund, näher als ein Bruder. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, aber jetzt dürft ihr einfach an der Stelle geben, einfach wie der Heilige Geist euch leitet. Kurze Info auch noch, letzten Mittwoch hatten wir Gespräch mit dem Besitzer des Gebäudes, das wir kaufen wollen für unser Gästehaus und unseren Kindergarten. Und wir haben unser Gebot abgegeben und jetzt warten wir auf Antwort. Das heißt, ihr habt Raum zum Gebet. Amen. Bete dafür, dass alles klappt und dass es im richtigen Zeitplan klappt. Also denkt da mit dran. Okay, und jetzt habt ihr die Gelegenheit zu geben. Jetzt habt ihr die Gelegenheit hineinzusehen, auch in das, was Gott tut. Jetzt in dieser Zeit, entweder wenn ihr hier vor Ort seid, per Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl kannst du geben oder du kannst oder im Bar geben, einfach so, wie du es hast. Frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Ja? Er ist dein Freund, ja, und du kannst mit ihm offen reden und er wird dir genau das sagen und genau das zeigen, was er auch jetzt möchte, dass du gibst und was er dir sagt, das tu. Ja? Ganz einfach, weil dann bist du sein Freund. Halleluja. Okay, wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du auch die Möglichkeit zu geben. Du kannst per Überweisung geben, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Die Infos werden eingeblendet. Also nutz da auch die Gelegenheit entsprechend zu geben. Und hier vor Ort geben wir die Eimer jetzt durch. Und während ihr es durchgebt, lese ich euch noch einen Glory House Bericht vor von vor 2 Wochen. Und zwar Glory House Osterburgen hat einen starken Bericht. Und zwar, es beginnt zunächst mit Lobpreis. Da hatten wir letzten Sonntag auch ein Zeugnis schon. Eine Teilnehmer berichtete, dass sie die CD von Irina besorgt hat und diese tagsüber sowie nachts laufen lässt. Seitdem schläft sie besser und ist frei von Ängsten und Sorgen. Sie fühlt sich ruhiger und ausgeglichener. Halleluja. Amen. Das ist die Kraft, die im Lobpreis ist. Ein Teilnehmer im Glory House hat vor einem Monat im Glory Live Gottesdienst in Filderstadt Jesus als seinen Retter angenommen und er wurde seither völlig vom Rauchen befreit. Halleluja, das ist auch stark. Preist den Herrn. Amen. Zwei Glory Host Teilnehmerinnen wurden an ihren Arbeitsplätzen von Kollegen angesprochen, weil diese etwas Ungewöhnliches bemerkten. Sie sahen ein sichtbares Licht um sie herum, so als würden sie leuchten. Verwundert fragten die Kollegen, was ist das? Was leuchtet da um dich herum? Das führte zu intensiven Gesprächen und einige der Kollegen entschieden sich schließlich, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Wuhu! Halleluja! Und zum Glory House Abend selber, sie schreibt hier, im Glory House üben und praktizieren wir im Lobpreis bewusst, uns nicht ablenken zu lassen, sondern uns ganz auf Jesus zu fokussieren, den himmlischen Vater anzubeten, ihn zu lieben und einfach seine Gegenwart zu genießen. Das ist uns wichtig. Dieses Mal war es uns besonders wichtig, dass das nicht nur bei vielen, sondern bei allen gelingt, die dabei waren. Ja, es sind 25 Leute da im Glory House. Während des Lobpreises sah David im Geist, wie ein Tornado aus Licht mitten in unser Wohnzimmer kam. Er war wie ein himmlischer Lift, der uns nach oben bringen sollte, und genau das tat er auch. Die Herrlichkeit war so stark, dass eine Teilnehmerin spürte, wie sie körperlich hochgehoben wurde. Aus Angst schnappte sie in diesem Moment die Hand ihres Mannes. So nach dem Motto, wenn ich fliege, dann fliegst du mit. Amen. Stark. Ein anderer Teilnehmer berichtete, wie plötzlich im Raum niemand mehr zu sehen war und nur noch Licht wahrnehmbar war. Nach dem Lobpreis spürten wir eine starke Einheit unter uns. Im Gebet standen wir wie ein Mann zusammen und während der Predigt war deutlich spürbar, wie aktiv die Teilnehmer aus der Lehre gezogen haben und ganz dabei waren. Preis den Herrn. Amen. Das ist wirklich Glory House. Amen. Glory House. Halleluja. Heute sind übrigens auch viele unserer Glory House Leiter hier, weil wir ja Glory House Leiter Treffen haben im Anschluss. Steht ihr mal alle auf, ihr Glory House Leiter, dass wir euch mal einen kräftigen Applaus geben. Alle Glory House Leiter. Super, super, super, super. Halleluja. So schön, dass ihr da seid. Wir werden heute eine super starke Zeit haben. Viele von euch sind ja immer da, aber heute ist ein besonderer Tag, weil Glory House Leiter Treffen ist. Preist den Herrn. Okay, ich hatte noch ein Zeugnis, glaube ich. Ja, genau, das ist aus einem anderen Glory House, das ist hier aus Stuttgart. Und zwar, es ist auch stark, eine Frau musste wegen Niereninsuffizienz regelmäßig einer Dialysebehandlung unterzogen werden. Nach Gebet im Glory House benötigt sie keine Dialyse mehr. Stark. Eine Glory House Teilnehmerin hat für eine Frau gebetet, die regelmäßig Anfälle hatte und oft bewusstlos war. Gott hat diese Frau komplett von diesen Anfällen und Schmerzen befreit. Das ist der Hammer, das ist der Hammer, das sind Hammerzeugnisse. Anderes Glory House hier von der Manuela, sie haben gebetet im Glory House, dass eine Blasenentzündung bei jemand verschwindet. Heute Morgen hat die Teilnehmerin mir geschrieben, dass alles weg ist. Preis den Herrn. So der Hammer. Eine Frau hatte einen schweren Anfall, sie konnte nach diesem Anfall nicht sehen. Nach dem Gebet im Glory House wurde sie frei und konnte wieder sehen. Also, ich sage nur, komm ins Glory House. Amen. Glory, Glory, Glory. Komm ins Glory House. Glory House ist übrigens auch eine gute Gelegenheit, um Glory Friendships zu finden. Ja, genauso wie natürlich auch hier nachher im Café der guten Worte findest du Glory Friendships, oder wenn du in eine Dienstgruppe kommst hier bei Glory Life, hast du die Möglichkeit, Glory Friendships zu erschnuppern. Ja, wo es gut riecht, da verbindest du dich. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Also nutz die Gelegenheiten. Ja, dafür machen wir Raum auch eben in unserer Gemeinde durch diese ganzen Dinge wie Gloryhäuser, Dienstgruppen und so weiter, Kaffee, Treffen. In zwei Wochen gehen wir bowlen zusammen, auch eine Gelegenheit, ja, dich im Bowlen zu finden. Okay, der die Neuen schlägt, der ist dein zukünftiger. Nein, okay, machen wir jetzt nicht. Okay, also nutzt diese Gelegenheit wirklich auch, um wirklich auch Beziehungen zu bauen und Glory Friendships zu finden. Halleluja.